Kacike, Häuptling. Der Häuptling eines großen Volkes auf den karibischen Inseln hatte keine Kinder. Als er alt wurde, wollte er herausfinden, welchen seiner drei Neffen er zu seinem Nachfolger bestimmen sollte. Er versammelte die Ältesten der Insel und machte einen Plan mit ihm. Schließlich rief er seine drei Neffen. Er gab jedem der drei ein Silberstück und sagte ihnen, sie sollten damit losgehen und dafür etwas kaufen, womit sie bis zum Abend das Langhaus des Stammes füllen konnten. Der Neffe, der das Langhaus für ein Silberstück am besten füllen würde, sollte der neue Häuptling werden. Die drei nahmen das Geld und zogen los. Der erste Neffe ging zum Feld eines Zuckerrohrbauern, wo dieser und seine Helfer gerade dabei waren, das Rohr zu ernten und den zuckersüßen Saft daraus auszupressen. Der Neffe fragte den Bauern, wie viel es kosten würde, das Langhaus des Stammes mit süßem Zuckerrohr zu füllen, und der Bauer antwortete, dass es sicher 10 Silberstücke kosten würde. Enttäuscht wollte der Neffe schon weitergehen, als er das ausgepresste Zuckerrohr sah, das nach dem Pressen nutzlos auf einem Haufen lag. Er fragte den Bauern, ob er das bereits ausgepresste Rohr für ein Silberstück kaufen könne. Der Bauer war froh, den Abfall loszuwerden, und für ein Silberstück brachten er und seine Gehilfen das ausgepresste Rohr sogar bis ins Langhaus. Als das bis unter das Dach gefüllt war, ging er zum Häuptling und den Ältesten, damit diese kommen und sehen, dass er seine Aufgabe schon erfüllt hatte. Als die Ältesten und der Häuptling schauten und nickten, dachte er bereits, der nächste Häuptling zu werden. Aber sie sagten ihm, er solle noch warten, bis die anderen ihre Aufgabe erfüllt hatten. Damit die das Haus auch füllen konnten, sollte er die Zeit nutzen und es wieder leer räumen und den nutzlosen Abfall loswerden. Der zweite Neffe ging zu den Kokosnusssammlern und fragte sie, was es kostete, das Langhaus mit Kokosnüssen zu füllen. Die Sammler schätzten den Preis auf etwa 11 Silberstücke. Der zweite Neffe machte ihnen ein Angebot. Sie würden das eine Silberstück sofort erhalten und das Langhaus mit Kokosnüssen füllen. Und sobald er Häuptling geworden war, würde er den Rest bezahlen. Die Sammler waren einverstanden und füllten den ganzen Nachmittag das Haus des Häuptlings bis unter das Dach. Die Ältesten und der Häuptling schauten und nickten, und der Neffe freute sich schon darauf, der nächste Häuptling zu werden, aber sie sagten ihm, er solle noch warten und die ganzen Kokosnüsse auf einen Haufen neben dem Haus stapeln, damit sie später noch genutzt werden konnten. Er brauchte den ganzen Abend, um das Langhaus wieder auszuräumen, und als es endlich leer war, war es bereits Nacht. Der dritte und jüngste Neffe kam, gab dem Häuptling das Silberstück zurück, dann ging er in das leere Langhaus und stellte nur eine Kerze auf den Boden in die Mitte. Er zündete die Kerze an und ging zu den Ältesten und dem Häuptling. Die Ältesten schauten und nickten, und der Häuptling umarmte ihn und sagte, »Du sollst der neue Kacike sein. Du hast das Silber nicht für nutzlosen Abfall ausgegeben und hast auch keine Schulden gemacht und 10-mal mehr ausgegeben, als du hattest. Du hast gar nichts ausgegeben und doch das Langhaus bis in den hintersten Winkel mit dem gefüllt, was es am dringendsten braucht. Licht. Was wir brauchen, ist genau so ein Häuptling.«